hören. Wenn ihr dann Interesse habt, barakallahu fikum. Khair, inshallah. Tut mir leid für die Verspätung, aber ich habe ein Problem gehabt mit Strom und Wasser und so, Internet auch, das ging immer weg. Deshalb tut uns leid. طيب بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch, barakallahu fikum, und wir sind bei Kapitel 87 von Riyad al-Salihin, Babu al-Amri bil-Muhafadati ala ma'atadahu min al-Khair. Bab al-Amr bil-Muhafadah ala ma'atadahu min al-Khair. قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وقال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا والأنكاث جمع نكث وهو الغزل المنقوض وقال تعالى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وقال تعالى فما رعوها حقا رعايتها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. المحافظة على ما اعتاده من الخير يعني أن الإنسان إذا اعتاد على فعل الخير فينبغي أن يداوم عليه. مثلا إذا اعتاد أن لا يدع السنن الرواتب إذا اعتاد أن لا يدعها فليحافظ على ذلك ولا يدعها لا يتركها. وإذا اعتاد على قيام الليل فليحافظ على ذلك. وإذا كان يصلي ركعتين من الضحى فليحافظ على ذلك. وفي كل شيء خير. هذا الإنسان اعتاد على شيء من الخير، فيه خير، سواء كان في الصلاة أو في الصيام أو في الزكاة أو في الحج أو في أمور في حاجات المسلمين أو في أي مسألة. إذا اعتاد العبد على خير فالصحيح أنه يحافظ عليه. فلذلك كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، يعني من الدائم والديمومة. ويقال أيضا على المطر إذا نزل ونزل بشكل دائم ديمة، فكان عمله صلوات ربي وسلامه عليه ديمة، وكان إذا عمل عملا صلوات ربي وسلامه عليه ثبت عليه وأثبته ولم يغيره. لماذا بارك الله فيكم؟ لأن الإنسان إذا اعتاد على الخير ثم ترك الخير فهو رغبة عن الخير وقد يقدم على الشر. ليترك الخير سيصبح عنده فراغ، فإذا صار عنده فراغ يجب أن يملأ هذا الفراغ. وإذا كان اعتاد عن الخير فإذا ترك الخير فسيملأ هذا الفراغ بشيء آخر، إما أن يملأه بخير وغالبا ما يملأه بشر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلذلك الذي يفعل الخير ثم يتركه أصعب من أنه أصلا ما فعل الخير، لأنه إذا اعتاد الإنسان على شيء وتركه أصعب من أنه ما يعتاد عليه. ولذلك ذكر المؤلف هذه الآيات إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يعني الله ما يغير شيء عند الناس حتى يتغيرهم، وعندك أيضا وعندي أي إنسان منا الله ما يغير عنده إلا إذا غير. فإذا غير إلى الأفضل غير الله إلى الأفضل، وإذا غير إلى الشر فالله سبحانه وتعالى ما يغير أمره إلى خير. فنسأل الله العافية والسلامة. فذلك قال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، يعني لا تكون كالمرأة التي تغزل الصوف، يعني تنسج الصوف ثم إذا غزلته وأتقنته نقضته ومزقته، فلا تكونوا مثل هذه، بل داوموا على الخير وما أنتم عليه. وقال تعالى ولا يكونوا أو ولا تكون ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، أي أنهم كانوا يعملون العمل الصالح لكن طال عليهم الوقت، يعني ملوا، فقست قلوبهم وتركوا العمل، وتركوا العمل أي تركوا الخير، فما رعوها حق رعايتها هي الرهبانية. ما كتبناها عليهم، الله سبحانه وتعالى ما كتب عليهم الرهبانية، ولكن هم فعلوها، وعلى الرغم من ذلك ما رعوها حق الرعاية، على الرغم من هذا ما رعوها حق الرعاية. وأما الحديث الذي ذكره المؤلف وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عليهما، قال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. كلمة فلان يكنى بها عن الإنسان البشري الرجل، والمرأة يقال لها فلانة، وهذه الكلمة يحتمل أنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام عبد الله، سترا على الرجل، سترا عليه. يعني قد يكون النبي عينه ولكن عبد الله ما عين. والأمر أن رجلا كان يقوم الليل، كان يقوم الليل، فلم يثبت على ذلك، مع أنه قيام الليل في الأصل سنة وليس واجبا، ولكنه ما ثبت على ذلك، فلامه النبي صلى الله عليه وسلم على ترك سنة، مع أن اللوم لا يكون على ترك السنة. ولكن يا أخوة بارك الله فيكم، هذا فيه أمر عظيم، ألا هو إذا اعتدت على الخير فلا تترك الخير حتى ولو كان سنة، لأنه إذا تركت الخير ستقع في شيء آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم لام عبد الله، لأن عبد الله عفوا، لأن عبد الله بارك الله فيكم من أفضل الصحابة ومن أكثرهم علما، فذا كلامه حتى يعني ينبهه على هذه المسألة، أن الإنسان إذا فعل خيرا فلا يترك. ولذلك بارك الله فيكم، يعني إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليك نعمة وأنعم عليك بعمل في الدين وبخير، فلا تترك هذا الخير، فلا تترك هذا الخير. وأصل الأمر هو العلم، فالإنسان الذي عنده علم يفهم هذا الأمر، يعني يفهم هذا القول بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، يفهم هذا القول، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فذلك ينبغي على المسلم إذا من الله عليه بخير أن يحافظ عليه ويشكر النعمة التي أنعمها الله سبحانه وتعالى عليه. وخير الناس أنفعهم للناس أو أنفعهم للناس، خير الناس الذي ينفع الناس، فنسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا على الحق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. كابيتال زي بن أختيش أنزوا بارك الله فيكم. باي بهالتون غوتا غوفونهايتن ودا غوتا هاندلونغن باي بهالتن غوتا هاندلونغن ون غوتا تاتن. الله سبحانه وتعالى spricht wahrlich, sinngemäß übersetzt, wahrlich Allah ändert den Zustand, in dem sich ein Volk befindet, nicht ehe sie sich selbst verändert haben. 13:11 إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه. وقال تعالى sinngemäß übersetzt, und seid nicht wie jene, die ihr Gesponnenes wieder aufdrösselt, nachdem es zu einem festen Faden versponnen war, indem ihr eure Eide zum Mittel gegenseitigen Betruges macht, weil ihr meint, dass die eine Gemeinschaft der anderen überlegen sei an Zahl und Macht. 16. 92. Es ist nicht für die Gläubigen an der Zeit, dass sich ihre Herzen beim Gedenken Allahs und der Wahrheit, die ihnen offenbart wurde, demütigen, damit sie nicht wie jene werden, denen zuvor das Buch gegeben wurde. Doch die Zeit ging über sie hin und ihre Herzen wurden hart. Und viele von ihnen sind Frevler. 57 al-Hadith 16. Aber sie befolgten unser Gebot nicht. Auf rechte Weise 57, 27. Barakallahu fikum. Und die andere Überlieferung ist wiederholt. Das wird die 692. Er sagt 155. Wir gucken 155 hier. Was ja dazu von Übersetzung. Natürlich, die Übersetzung ist nicht so gut hier. Habe ich euch gesagt. Und ich bin immer dieser Ansicht. Das ist normalerweise 154, nicht 55. Auf jeden Fall. Abdullah bin Amr ibn al-As berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ihm sagte, oh Abdullah, sei nicht wie so und so. Das wird die Person so und so, der hat den Namen nicht gesagt. Der nachts zu zusätzlichen Gebeten aufstand, das wird in der Nacht betete. Sie aber nach einiger Zeit vernachlässigte. Das wird, er hat das verlassen, das bei Bukhari und Muslim. Beibehaltung. Pass auf, Barakallahu fikum. Wir handeln. Und diese Handlung in der Religion braucht eine Basis, und das ist Wissen. Wenn wir Wissen haben, dann sollen wir handeln oder müssen wir handeln. Und manche behalten das gute Handeln bei. Andere aber, die handeln, aber die behalten das nicht. Und deshalb, hier kommt dieses Gebot, oder sage ich jetzt, Barakallahu fikum, dieses Kapitel, das ist sehr schön gesagt. Wenn du etwas Gutes tust und wenn du Gutes handelst, dann sollst du das beibehalten. Deshalb sagen wir immer, das Gute zu praktizieren ist leicht, aber das Gute beizubehalten oder Praktizierung beizubehalten, das ist am schwierigsten. Deshalb, wenn wir handeln in unserer Religion, dann müssen wir erstmal lernen und dann handeln und dann beibehalten. Und diejenigen, die das Gute beibehalten, sind die Richtigen und die Aufrichtigen. Deshalb kommt, Barakallahu fikum, dieses Kapitel als ein, das ist sehr schön. Das bedeutet, diene Allahs, du Muslim, wenn Allah dir die Gabe gegeben hat, wenn Allah dir die Gabe gegeben hat, dass du gut handelst, dann sollst du das behalten. Weil wenn du das nicht machst, dann passt auf bitte, damit ihr versteht, wie das schön ist hier und die Ayat. Eine Person, wir sagen, das ist deine Handlung. Okay? Du handelst zum Beispiel Gebet, Fasten, Sadaqa, Gutes tun allgemein. Übrigens, das ist hier nicht nur gut, das Gute heißt nicht nur Gebet und Fasten und so weiter. Es gibt andere auch Taten. Lächeln, jemandem helfen und so weiter. Nach dem islamischen Sinne, gut zu handeln. Schau mal. Jetzt, wenn du zum Beispiel, du hast ein Thema hier, du hast das immer gemacht. Jetzt, du verlässt das. Was passiert hier? Dann hast du jetzt eine neue Sache, aber hier hast du Lehre. Was tut der Mensch, wenn er leere Zeit hat? Oder wenn er nicht weiß, was er mit seiner Zeit tut, der befüllt das mit etwas. Der braucht etwas hier. Und meistens, diejenigen, die das Gute verlassen, die machen Schlechtes hier. Deshalb, entweder das Gute beibehalten, oder, wenn du das nicht beibehältst, dann wirst du Schlechtes tun. Und deshalb sagte der Prophet zu ihm, sei nicht wie so und so. Sei nicht wie so und so. Das wird entweder, der Prophet s.a.w. hat den Namen nicht gesagt, oder Abdullah ibn Amr hat den Namen nicht gesagt. Er hat in der Nacht gebetet. Er hat erst aufgestanden in der Nacht, um zu beten. Aufstehen in der Nacht zu beten. Ist Pflicht in der Religion? Nein. Das ist die Frage. Ist in der Nacht aufzustehen, um zu beten, Pflicht? Nein. Das ist nicht Pflicht. Das ist Sunna, das ist empfohlen. Ja, wenn das empfohlen ist, wieso kritisiert der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Handlung? Und das ist ein sehr schöner Beleg und sehr schöner Beweis und sehr schönes Beleg für uns alle. Das heißt, wenn du etwas Gutes getan hast, auch wenn das Sunna ist, dann behalte das bei. Du sollst das nicht verlassen, weil das dazu führt. Ich meine, eine Person macht immer etwas Gutes und auf einmal macht er nicht. Was denken wir? Vielleicht macht er Sünde. Oder vielleicht. Aber wenn die Person, der Muslim sollte sich versteigern, also er sollte sich ersteigern in den guten Taten. Das ist immer mehr machen. Und nicht nach unten, nach oben. Aber natürlich, wir sind Menschen und wir haben manchmal schwache Zeiten von Iman und manchmal starke Zeiten von Iman. Aber damit du das immer behältst, dann ist es so. Deshalb, lieber, dass man, passt auf, barakallahu fikum, dass man immer dankbar ist, indem man das macht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das immer so gemacht. Als er eine gute Tat angefangen hat, hat er das nicht verlassen. Auch wenn das Sunna ist. Er hat das immer gemacht. Und deshalb sagte Aisha, radiallahu alaiha, kanat amalu nabi sallallahu alaihi wasallam, die Taten vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, die waren, barakallahu fikum, dauerhaft. Dauerhaft. Was sagt man im Arabischen auch für Dima? Wisst ihr, wenn es regnet, langsam, aber auf Dauer. Übrigens, wenn es langsam regnet und auf Dauer, das macht Überflutung. Und das ist sehr gefährlich dann. Auch von der anderen Seite, wenn es langsam regnet, das ist besser auch für die Natur. Und subhanallah, schaut mal diesen Vergleich, diesen schönen Vergleich zwischen dem Regen, wenn das langsam kommt, regnet und auf Dauer, und von der anderen Seite die Taten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und der Autor, rahimahullah ta'ala, hat diese Ayat geholt. Erstmal, Allah ändert nicht um ein Volk oder in einem Volk, solange sie sich selber nicht verändern. Das heißt, wenn du dich zum Guten veränderst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir Gutes geben. Aber wenn du dich zum Schlechten veränderst, dann kannst du nicht erwarten von Allah subhanahu wa ta'ala, dass du das Gute bekommst. Die andere Ayah, barakallahu fikum, sagt Allahin, und seid nicht wie jene, die ihr Gesponnenes, die verspinnt, das bedeutet, die hat Wolle und die verstrickt das sehr schön. Sie strickt etwas sehr schön und sie macht das sehr gut. Und nachdem sie alles gut gemacht hat, was macht sie? Macht alles kaputt. Zerstört alles. Allah sagt, seid nicht so. Also wenn du Gutes getan hast, dann mach das Gute weiter. Dann mach das Gute weiter. Und nicht, dass du das Gute mit dem Guten aufhörst, weil wenn du das machst, dann verlierst du viel Gutes. Und als schönes Beleg dann kommt die nächste Ayah. Seid nicht wie diejenigen, Allah yadik ilahi, seid nicht wie diejenigen, passt auf, die Leute der Schrift, sie haben geleistet, aber nachdem das lang geworden ist für sie, haben sie keine Geduld mehr gezeigt. Und das bedeutet mit anderen Wörtern, sie haben Langeweile gehabt. Was haben sie gemacht dann? Sie haben das Gute verlassen. Und Allah hat ihnen nicht befohlen, dass sie diese wenn man in ein Kloster geht, Salibat. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen das nicht gesagt, dass sie Mönche werden und dass sie überhaupt sich von, aber sie haben das gemacht. Allah hat das nicht geschrieben. Allah hat ihnen nicht befohlen. Aber trotzdem, sie haben das nicht zu Recht gepflegt. Und das sind Beweise für uns, dass wenn Allah dir eine Gabe gegeben hat, dass du Gutes machst, dann mach das weiter. Wenn du das nicht machst, auch wenn das Sunna ist, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir nicht was Besseres geben. Aufpassen. Das ist der Sinn. Deshalb derjenige, der Gutes tut, sollte weitermachen. Sollte weitermachen, egal was die Leute sagen, egal was die Leute tun. Du machst das für dich selber. Und du bist dankbar, weil Allah subhanahu wa ta'ala dir diese Gabe gegeben hat, dass du Gutes tun kannst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns annehmen. باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. قال تعالى واخفض جناحك. قال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرح فمن لم يجد فبكلمة طيبة. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه. طبعا وهو بعض حديث. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. إذن باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. يعني إذا لاقى الإنسان أخاه فإنه ينبغي له أن يلاقيه بطلاقة الوجه وحسن اللفظ, يعني حسن الكلام, لأن هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم وليس تنزلا. يعني هذا ليس أنه الإنسان يذل نفسه, ولكنه رفعة وأجر عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم, فكان كثير التبسم صلوات ربي وسلامه عليه. فالإنسان ينبغي أن يلقى أخاه بوجه طلق ويقول كلمة طيبة. ونحن كلنا نعلم الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يقول خيرا أو يصمت أحسن. وأما إذا التقى أخاه ف أطلق الوجه وقال كلمة طيبة لينال المحبة والألفة, وحتى يبتعد عن التكبر والترفع. لذلك قال واخفض جناحك للمؤمنين, يعني تواضع لأهل الإيمان. تواضع, شوف, لأهل الإيمان مو لأهل العصيان والكفر. ولكن احنا انقلبت الآية في زمن, نسأل الله العافية, نسأل الله العافية والسلامة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالذي تلقاه بطلاقة الوجه وطيب الكلام هو المؤمن. وأما إذا كنت تدعوه, أي الكافر, إذا كنت تدعوه فلا بأس. أما إذا كان في موقع آخر فلا طلاقة وجه ولا طيب كلام. هذا هو. أما إذا تواضعت وترفقت وأطبت الكلام ولكن مع أناس لا يفهمون هذا، يعني كل ما أنت طيب الكلام هو يترفع عليك، كل ما تعامله طيب هو هذا لا، هذا تفعل معه تتكبر عليه أكثر حتى يتأدب ويتعلم. فلذلك بارك الله فيكم قال له لأبي ذر صلوات ربي وسلامه عليه: لا تحقرن من المعروف شيئا، يعني أي شيء. المعروف هو الشيء الذي عرف الخير، يعني لا تحقر من الأمر الخير المعروف بين الناس شيئا ولو شيء صغير. إذا التقيت بأخيك أن تبتسم في وجهه بس، هذه. وأما إذا ابتسمت وقلت كلمة طيبة فماذا؟ أتيت بصدقتين، طلاقة الوجه وطيب الكلام. والإنسان يتقي النار يعني يجعل بينه وبين النار وقاية، ولو بشق تمرة. شوف هذه التمرة لما تشق نصين وتتصدق لله سبحانه وتعالى، هذه وقاية لك من النار. فإذا ما وجدت، يا ما وجدت تتصدق، فعلى الأقل ابتسم بوجه أخيك وطبعا قول كلمة طيبة. طبعا يا أخو بارك الله فيكم، بعض الناس اليوم إذا أنت ابتسمت وضحكت وكذا وهذه الأمور يعتبرها ضعف، وبعض الناس كتب على جبينه: لا تضحك، لا تمزح، لا تبتسم، لا تفعل. نسأل الله العافية والسلام. أما المؤمن فله أسوة حسنة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يضحك وكان يمزح وكان يكثر الابتسامة صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يقول كلمة طيبة دائما لما يلتقي الناس. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. البر الخير هو حسن الخلق. وقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. والأخلاق هي أخلاق النبوة، الأخلاق اللي في الكتاب والسنة، وليست اللي اخترعها الناس اليوم. فانتبهوا لهذا يا رعاكم الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نيكست كابل أنصفا hier bei euch der Sack Kapitel 5, aber wir nehmen lieber die Nummern von den Hadithen. باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. Verlangen, jemandem mit gutem Wort und freundlichem Gesicht zu begegnen. Das ist empfohlen. Wenn du einen Muslim triffst, wenn du einen Mu'min triffst, dass du lächelst und dass du Gutes sagst. Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß übersetzt: und senke deinen Fittich, in Barmherzigkeit auf die Gläubigen. Das wird Flügel normalerweise heißt es. Und wenn du schroff und hartherzig gegen sie gewesen wärest, so hätten sie sich von dir abgewandt. Uday ibn Hatim, radhiyallahu alayhi, sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: schützt euch vor dem Feuer der Hölle, auch wenn es nur mit einer halben Dattel als Almosen ist. Und wer nicht einmal das findet, sollte wenigstens ein gutes Wort sprechen. Abu Huraira radhiyallahu alaihi berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: sogar ein freundliches Wort ist Sadaqa. Sogar ein freundliches Wort ist Sadaqa. Das heißt, ist Almosen. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Und das ist sehr schön gesagt von unserem Propheten Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Das heißt, wenn du gutes Wort sagst, dann als ob du was gespendet hast. Fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Und das nächste Hadith, barakallahu fikum, das ist Abu Dha' von Abu Huraira. Normalerweise das Hadith ist länger als, aber das ist ein, nur ein Teil davon. Und zwar, barakallahu fikum, der Prophet ﷺ sagte, jedes Glied des menschlichen Körpers muss Sadaqa geben. An jedem Tag, an dem die Sonne aufgeht. Wenn du Gerechtigkeit zwischen zwei Parteien stiftest, so zählt dies als Sadaqa. Jemandem zu helfen, sein Reittier zu besteigen, ist Sadaqa. Oder ihm beim Beladen seines Tieres zu helfen, ist Sadaqa. Ein freundliches Wort ist Sadaqa. Jeder Schritt, der zum Gebet führt, ist Sadaqa. Etwas vom Weg zu beseitigen, was ein Hindernis bildet, ist Sadaqa. Und das gute Wort ist, hier, das gute Wort ist Sadaqa. Das nächste, Barakallahu fikum, das ist von Abu Dharr, Rudwanullahi alayhi. Abu Dharr, Rudwanullahi alayhi, sagte, der Prophet s.a.w. sagte ihm, verachte niemals auch nur die kleinste Kleinigkeit einer guten Tat. Sogar deinem Bruder mit einem fröhlichen Gesicht zu treffen, zählt als gute Tat oder als Sadaqa. Was ist Sadaqa? Sadaqa bedeutet ein Almosen, eine gute Tat. Eine gute Handlung. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Ich meine, das ist so schön in unserer Religion. Allah subhanahu wa ta'ala sagt dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, sei bescheiden mit den Mu'minin. Was ist Bescheidenheit? Dass du die Religion praktizierst und dass du dein Benehmen zu ihnen so machst, dass du Barmherzigkeit zeigst zu ihnen, zu Mu'minin. Und Allah sagt ihm, وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Was bedeutet hier فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ? Manche Leute denken, فَضًّا غَلِيظَ, das bedeutet, dass du den Leuten nicht sagst, das ist, nein, mach das nicht, tu das nicht. Die denken, ach, nein. فَضًّا bedeutet hier, dass du kein Benehmen hast und dass du schroff bist zu Leuten und hartherzig zu Leuten bist. Aber wenn du jemanden siehst, der macht eine Sünde und der sagt ihm, das ist falsch, das ist nicht schroff und das ist nicht hartherzig, sondern das ist Barmherzigkeit, indem man sieht, eine Person ist auf dem Weg in die Hölle und man sagt ihm, stopp, das ist falsch. So, aufpassen, Barakallahu fikum, weil wir in einer Zeit sind, wir sind sozusagen die religiös durcheinander geworden bei den Leuten. Und was richtig ist, ist falsch. Und was falsch ist, ist richtig. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb, Barakallahu fikum, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, schaut mal, das gute Wort, das Lächeln, das gehört auch zu guten Taten. Das gehört auch zu guten Taten. Das wird in unserer Religion, gute Taten sind nicht nur Beten und Fasten und dass man Zakat gibt oder dass man Hajj macht. Sondern zu guten Taten gehört alles, was zu, sage ich jetzt, zu Benehmen eines Moslems gehört, was zum Charakter eines Moslems gehört. Und natürlich auch, Barakallahu fikum, das ist Ibadah. Das ist Gottesdienst. Das ist Gottesdienst, wenn du deine Religion praktizierst und wenn du dein Benehmen zeigst. Deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, schützt euch vor dem Feuer der Hölle. Auch wenn es nur mit einer halben Dattel. Subhanallah, halben Dattel. Halben Dattel willst du spenden. Aisha radwallahu alayha kam zu ihr, eine Frau. Eine Frau ging zu Aisha. Die hat ihr gesagt, ich will was. Da hat Aisha halben Dattel gespendet. Da hat man gesagt, halben Dattel. Da hat sie gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, derjenige, der auch Gewicht eines Stäubchen bringt, wird das sehen. Das wird dafür belohnt. Wie viel Stäubchen, wie viel Zerra, wie viel Atome hat diese halbe Dattel? Deshalb immer, wenn auch etwas Kleines ist von Khair, tu es. Und tu nicht das Schlechte. Und sag nicht, ach, ich brauche das nicht. Aber hier, du weißt nicht am letzten Tag, wie das sein wird. Ein Mann war auf dem Weg und er hat ein Ast von einem Baum, was die Leute gestört hat, er hat es beiseite getan. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Person verziehen und ins Paradies gebracht. Deshalb sollte man, barakallahu fikum, sagen, Herr, nicht das sein. Man sollte nicht das sein, dass man das Gute nicht tut. Sondern wenn du etwas Gutes tun kannst, dann bitteschön. Wenn du das nicht tun kannst, dann Lächeln ins Gesicht von einem Bruder. Ist das auch schwer? Na, es gibt manche Leute, die haben hier nicht lachen, nicht lächeln, kein Spaß, immer ernst gucken, die Leute sollen Angst vor dir haben. Nein, unser Prophet war anders, sallallahu alaihi wasallam, und er hat Spaß gemacht und er hat gelacht. Und sallallahu alaihi wasallam, der war der Mensch, wenn du mit ihm sitzt, dann willst du die ganze Zeit mit ihm sitzen. Du willst ihn nicht verlassen. Und du willst ihn immer anschauen. Warum? Weil das zum Charakter eines Moslems gehört. Deshalb, wenn du nicht spenden kannst, was kannst du machen? Dann kannst du, barakallahu fik, jazakallahu khairan, du kannst auch etwas geben von Almosen. Wenigstens, wenn du nicht geben kannst, dann lächeln. Oder das gute Wort. Das gute Wort. Was wird das gute Wort? Sagst ihm, möge Allah dich segnen. Machst du für ihn Bittgebet. Gibst du einen Nasiha. Erinnerst du ihn an eine Sache. Das ist gut. Und deshalb, wir haben im Islam eine Regel. Entweder sagst du Gutes oder schweigst du. Weil wenn du Schlechtes sagst, dann hast du eine Sünde begangen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das andere, barakallahu fikum, ein freundliches Wort ist Sadaqa, klar. Und das letzte ist, لا تحقرن من المعروف شيئا. Das ist das Gute. Wenn das auch so klein wäre, dann sehe das nicht als gar nicht. Weil du nicht weißt, vielleicht durch diese Kleinigkeit von der Kleinigkeit, das Kleinste von der Kleinigkeit, du kannst dadurch ins Paradies kommen. Und wenn du nicht hast, dann wenn du deinen Bruder triffst, dann lächelst du in sein Gesicht. So ist das in unserer Region. Barakallahu fikum, sagt Lachen. Deshalb, ich finde, dass diese beiden Kapellen so wichtig sind für uns. Erstmal, wenn du Gutes getan hast, dann tu es weiter. Und wenn du nicht hast, um zu spenden oder zu sagen oder sowas, du kannst mindestens lächeln ins Gesicht von deinem Bruder. Aber hier aufpassen. Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Propheten befohlen, dass er bescheiden bleibt mit den Gläubigen. Aber mit denjenigen, die Wahrheit verleugnen, dann ist das anders. Aber das heißt nicht jetzt, dass man sagt, ja, was willst du von mir? Und so. Nein, solange die Leute, die ja nicht getan haben, und du, die behandeln dich gut, dann behandelst du die auch gut. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es gibt manche Leute, wenn du zum Beispiel gut sprichst mit ihnen, dann fängt er zu schreien. Wenn du ihn ins Gesicht lächelst, dann beschimpft er dich, weil er denkt, du hast Angst. Weil er denkt, du hast Angst vor ihm. Und deshalb bei manchen Leuten ist es falsch. Es ist falsch, nochmal. Bei manchen Leuten ist es falsch mit ihnen, sozusagen, der schreit und du redest leise. Nein. Wenn eine Person bekannt ist, der ist nicht so, dann kein Problem. Zeigst Geduld. Aber wenn eine Person das absichtlich macht, dann bist du nicht mehr bescheiden mit ihm. Und das verstehen viele Leute übrigens heutzutage nicht. Das ist das Gleiche in vielen Themen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ja, barakallahu fikum, kathir min al-muslimin al-yum la yafham mithil hadha al-kalam. Yadhun anhu da'iman lazim yakun hakadha. Nas yani tsubbu huwa ibtasim. La! Fi farq. بين إنسان يفعل ذلك قاصدا ويعلم لأنك أنت ملتزم بدين الله سبحانه وتعالى فيفعل معك مثل هذا فهذا بالعكس هذا يجب أن تعطيه الحدود التي له. أما الإنسان الذي يخطئ معك أو كذا فاصبر عليه لا بأس. فذاك ننتبه, في إنسان عنده الصفة وفي إنسان عنده عارض, يعني في إنسان صفته هكذا في إنسان عنده عارض, أما صاحب العارض فاصبر عليه, أما اللي صفته هكذا حتى يتأدب فانتبه لهذا. كما الكثير يعني يكون يفعل الخطأ ورغم الخطأ والحرام يريد أن يكون هو على الحق. يعني احنا رأينا كثير من الناس في حياتنا ولا شك أنه الكثير مر معهم أمثال هؤلاء. يعني أنت تقول له يا أخي بارك الله فيك جزاك الله خيرا شوي شوي من أنت وكذا، كل ما تقول له أنت بارك الله فيك كذا، يا أخي شي لما تقول له اقطع لسانك ولا سأقطعه، تلاقي يقول إيه لا يا شيخ شلون تحكي معي بهذا الكلام، سبحان الله. فنسأل الله العافية والسلامة. فلذلك انتبهوا لكل مقام مقال. النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أمام الناس، قال له بئس الخطيب أنت، بئس الخطيب أنت، قال له أمام الناس. وقال للثاني قال له أنت ما تصلي في الناس إماما. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أعرابيا بكلام، نسأل الله العافية والسلام. ذاك ننتبه في مسألة الدعوة، في مسألة الصبر، وفي مسألة التعليم، ننتبه لهذه المسألة. ولكن الذي تعود على الخير فليفعله ولو كان شيئا صغيرا، لأنه سيجده ويكون العمل لله، ومن ترك عملا من أجل الناس فالعمل ما كان لله. نسأل الله العافية. بارك الله فيكم. نخمل das ist sehr wichtig zu verstehen. Wir müssen unterscheiden zwischen den Leuten. Es gibt Leute, die gut sind eigentlich und die sind gute Muslime. Und manchmal aber, der hat ein Problem mit dir. Dieser zeigt Geduld bei ihm. Aber es gibt andere, die Eigenschaft haben, die machen Probleme mit den Leuten. Und die versuchen immer, die anderen zu erniedrigen. Bei diesen Leuten bist du anders als bei einem Muslim. Es gibt eine Person, die die Eigenschaft hat, dass er schlecht ist. Und eine Person, die Eigenschaft ist gut, aber manchmal, wir sind Menschen, keiner ist von uns fehlerfrei und keiner von uns ist ma'sum sozusagen. Ja? So aufpassen. Wir müssen unterscheiden zwischen den Menschen und zwischen den Leuten. Bei manchen Leuten, du sagst ihm, der ist nicht gut. Der sagt, ja, na, rede nicht schlecht über die Leute. Nein, das ist nicht so. Das ist nicht so, wie man denkt. Bei manchen Leuten zum Beispiel sagt, ja, ich werde zu deinem Vater gehen zum Beispiel, oder ich werde zu deinem Großvater gehen und ich werde ihm sagen, was du mir erzählst. Also, mach das nicht, warum? Und so weiter. Manche Leute sagen, nein, das geht nicht. Doch, das geht. Bei manchen Leuten schon, bei anderen Leuten nicht. Und deshalb muss man immer die Sache betrachten und die Sache, sage ich jetzt, barakallahu fikum, auswerten. Ist die Person allgemein gut und er macht einen Fehler, da zeigt man Geduld. Ist die Person allgemein schlecht und er macht immer Probleme mit den anderen und der nutzt das aus. Und Wallah, sage nochmal, Wallah, viele Leute, weil sie uns sehen mit Bärten und weil sie uns sehen, dass wir in die Moscheen sind und sowas, der nutzt das aus. Indem er anfängt und er kommt und er fängt an zu schreien und so weiter. Bei den anderen, der schreit nicht. Wenn er mit seinen gleichen Drogendealer ist zum Beispiel, der macht das nicht. Aber bei uns, aber wenn du einen Mann packst und sagst ihm, komm, ich sage dir, wer du bist, sag ja, du bist du Sheikh und du machst das mit mir? Ja, mehr. Umar hat einen Stock gehabt. Aber Umar, nicht jeder. Nicht jeder nimmt den Stock und sagt, ja, du. Nein, das ist für bestimmte Leute und nicht für alle Leute. Deshalb aufpassen, barakallahu fikum, sagt Allah. Ich merke das in vielen anderen Sachen. Schaut mal zum Beispiel, subhanallah al-Azim. Ich gebe nur ein Beispiel. Das ist nicht politisch. Aber damit ihr das nur versteht. Ich möchte, dass ihr das versteht. Hizb al-Shaytan, Hizb al-Lat in Südlibanon. Diese Partei. Schaut mal. Die sind jetzt in Syrien marschiert. Vorher, die sagen, die sind gegen Amerika. Wieso aber verbünden sie sich mit Maliki? Und Maliki ist ein, sozusagen, ein Hund von Amerika. Klar doch. Wer hat die Amerikaner in Bagdad, auf Rücken von wem sind sie gekommen, die Amerikaner? Wie kamen sie rein? Das ist keine Politik, nochmal. Das ist etwas, was wir erleben. Ich will damit etwas erreichen. Schaut mal. Jetzt dieser Hezbollah, die schickt Soldaten und die töten die Muslime in Syrien. Als man ihnen gesagt hat, warum? Da haben sie gesagt, ja, wir schützen die armen Schiiten in den Dörfern, syrischen Dörfern. Okay, kein Problem. Was ist, wenn wir jetzt unsere Soldaten schicken, damit sie die armen Sunna in Südlibanon schützen? Nein, mach kein Fitna. Die beschimpfen Abu Bakr und Umar und Uthman und Sahaba. Und die beschimpfen die Frauen von unserem Propheten. Kein Problem. Die reden schlecht über unsere Gelehrten. Die sagen von uns, dass wir Kuffar sind und dass wir unreiner sind als Schwein und Hund zusammen. Du bist Schwein und Hund sind reiner als du. Okay, ha? Schau mal. Wenn wir jetzt was sagen, sag mal, mach kein Fitna. Spalte nicht die Umma. Allahu Akbar. Die töten uns. Die schlachten uns. Die reden schlecht von Sahaba, von Frauen, von unserem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Die machen Schirk in der Religion. Kein Problem. Aber wenn du was sagst, dann mach kein Fitna. Das ist genau unser Thema. Das ist genau unser Thema. Du sollst barmherzig sein und gut sein mit den Gläubigen, mit denjenigen, die Allah fürchten. Aber mit solchen Leuten, die den Koran als verfälscht erklären und die Sunna nicht akzeptieren und die Sahaba als Munafiq bezeichnen, als Heuchler und die Frauen von unserem Propheten, ich will das Wort nicht sagen, ja, und von uns, was sie denken, und dann am Ende, mache. Und das ist genau, was wir sagen. Das ist genau das Thema immer. Weil man nicht mehr durch Wissen die Religion kennt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns annehmen. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.